Größte Exklusiv der Welt. Und du merkst, Eck ist wieder auf der Suche nach Geld. Scheißegal, ich tu's für die Welt. Tu's ganz egal, was du Dude von mir hältst. Ich hab wieder einen Mob Deep Beat rausgekramt. Kacke meine Texte immer tief aus dem Darm. Ich bin Künstler und kein billiger Prolet. Hab mehr Hype als die Hochzeit von William und Kate. Hartz 5, jetzt ist wieder Party. Ich trag eine Sonnenbrille wie Gaddafi. Jetzt der Stenz vom Rhein, Bums als Secondhand-Verein. In 10 Jahren werde ich ne verfickte Rap-Legende sein. Das hier ist kein ganz normaler Representer, nein. Fuck die Konkurrenz, jetzt ist endlich für Echo-Fancy Zeit. Rapper pusten Kondome auf und fühlen sich hart. Währenddessen zwirbel ich meinen türkischen Bart. Nutte macht den Mund auf, Vitamine. Ich bin von Grund auf ne Fickmaschine. Wenn ich mal broke bin und auch nix verdiene, bin ich trotzdem besser als du Hund, ich kick die Realness. Deutscher Rap ist ein Zirkus wie Roncalli. Ich denke, ich werd irgendwann gesponsert von Cavalli. Ich koche was für Kalli, war länger nicht bei Box. Rappe kurz und all die Hater hängen an der Box. Hart wie ein G, halt den Schlagring mit Stil. EKO, Mega Flow, eine Art B.I.G. Manche Leute gehen shoppen in Mailand. Manche Leute gehen poppen in Thailand. Warum sieht man diese Trottel auf Leinwand? Warum höre ich mich doppelt so geil an? Bewährung ist vorbei, Mann, Steuerhinterziehung. Wenn Gras darüber wächst, kommt ne neue Hinterziehung. Leute sind zu Bio, ein paar Gangsters auf dem Roller. Mein Leben wurde geschrieben von Francis Ford Coppola. Ich bin mir siegessicher, ich bin mir ziemlich sicher. Ziel eins wie ein Linienrichter. Schaust du unter den Stein, erblickst du ne Line, dir gut gedeihen. Der King, der Mac der Welt, bin so intellektuell. Chill im Backstage-Zelt, dahinter wäscht der Geld. Ich bin wie Maya Lansky, wenn ich dir die Eier lang zieh. Etwas von Designer Nancy, du gehst singen bei Schimanski. Guck, ich mache nicht auf Image, wie du weißt. Nein, ich bleibe einfach, wie ich bin in real life. Denn ich mache nicht auf Heuchler wie die. Hab die Euros verdient, ich bin Deutschlands Genie. Angeblich bin ich euch nicht Gangster genug. Doch wenigstens begeh ich an den Fans keinen Betrug. Ich bin affengeil, hab zwar keinen Waffenschein, aber wenn ich shoote, sieht die Fitze aus wie Waffelteig. Rapper nerven, als klingelt im Kino das Handy. Ich feier von den anderen nur noch Sido und Sammy. Guck auf YouTube zu, mein Scheiß ist tight. Alter, woo, woo, woo, du weißt Bescheid. Bist du live dabei? Könnte es auf dich teuflisch wirken? German Dream, man wird dir wohl noch träumen dürfen. Am Airport, wo ich Pep in deinen Arsch verstecke und ich chatte, hätte, hätte Fahrradkette. Guck mich an, ich steppe und rap ne fette Strecke. Mini, Winnie, Bürstchenkette, lieben Karl und die Annette. Jede Wette, Freezy weiß genau, worauf es ankommt. Dieses Business ist für Fotzen wie Tampons. Es heißt, dass man diesen Weg nicht einfach geht. Die Medien boykottieren, obwohl jeder weiß, was geht. Ich bleibe stur, bis man mir das Gegenteil verrät. Ich bin eben ein Poet, wo man jeden Reim versteht. Dead Before Dishonor steht in meinen Nacken geschrieben. Doch die Leute wollen immer mehr die Fakten verbiegen. Ich erinnere mich, damals bei der Hip-Hop-Jam sagte ich meinen Bruder, komm, wir machen Hip-Hop-Jam. Ihr könnt trainieren, doch Gehirnmasse bleibt. Wahrscheinlich war in eurer Baggy-Zeit das Stirnband zu tight. Du kriegst einen dicken Dick mitten ins Gesicht. Echo Flash, Ghetto Chef, ich ficke, wer du bist. Wolltest groß rauskommen, hat nicht ganz geklappt. Ich bin der, der Schülern in den Ranzen kackt. Immobilien hab ich einmal angedacht. Doch warum soll ich etwas ändern, solange es klappt? Ich bin der Freeze-Man und jetzt check, was passiert. Hab das Wort Stance in Rap etabliert. Hab das Wort Brains in Rap etabliert. Scheiß auf die Vergangenheit, der Dreck ist passiert. Fahr um die Welt mit nem Brabus-Modell. Doch du hast dir nen Dildo für dein Anus bestellt. Yes, yes, ich bin fresh. So wie ihr war ich schon mit 17, echt. Ich krieg Cash, monatlich. Bin der, der im Internet den Ton angibt. Du denkst nur, nein, so ein Shit. Ich wollte doch, dass er seinen Thron abgibt. Und du machst auf arrogant ohne Grund. Die Antwort auf alles ist Schwanz in deinem Mund. Schneid dir in die Rippen, kannst du Seitenstiche nennen. Fick Battle, wir treffen uns beim Seifenkistenrennen. Ich weiß genau, du bist eigentlich mein Fan. Doch läuft mein Track, behauptest du die Scheiße nicht zu kennen. Mann, Dissen und Rhyme ist mein Urinstinkt. Ich piss dir ans Bein, du sagst Urin stinkt. Es glitzert und scheint, die Uhr sie blinkt. Die Wichser, sie schreien, ja, du bist King. Medien wollen mich nur kritisieren. Du willst Interview, du kannst meinen Dick zitieren. Deine Frau fragt, kannst du mir die Klit massieren? Ich hab mich extra für deinen nächsten Clip rasiert. Kein Problem, ich mach mir vorher bloß einen Tee. Ich bin legendärster Rapper seit Moses P. So gesehen, haben wir das Leid geteilt. Trink den Wein fort, denn der Preis ist heiß. Meine Leistung steigt, hoffe ihr seid bereit. Na, na, na, na, na, life is life. Ich kill die Szene, Schnitt in die Achillessehne. Meine Jungs kommen, du brauchst deine dritten Szene. Wir schreiben Rapper, Rapper, die ein Label suchen. Halt die Fresse, hol mir erstmal Käsekuchen. Keine Chance, guck dein Lifestyle an. 2 Promille gegen eine Wand, Brian Dunn. Bin ein ganz normaler Mensch, mache nicht auf cool. Doch wenn ich einmal rappe, Junge, kacke ich dich zu. Kein Nacken-Rendezvous, such dir ein paar Gleichgesinnte. Hab gesagt, Posse und die Scheiße stimmte. Du gibst an, weil du mit Bonzen hängst. Telefonkonferenz mit Onkel Benz. Ein Feedback drin, wenn du nicht so ein Angeber wärst. Denn vielleicht werd ich reich wie Andrea Berg. Will ich ficken, denn ich hab ein Schwanz wie ein Pferd. German Dream, Mutterficker, so lang bis ich sterb. Mein neuer Clip ist wieder mal schön anzusehen. Auflösung 720p. Der Kanacken-King aus Kalk, der Erfinder. Der Dorn ist gekommen, fuck, was wollt ihr, Alter, ihr Kinder? In meinen Augen seid ihr nämlich alle behindert. Mr. Freezy bringt sein Hartz 5 Album im Winter. Und ich schwör's auf diese fucking Flasche, die ich in der Fresse hatte. Mit nur einer Line von mir zerfick ich deine Pressemappe. Dein Backup ist für mich doch nur der letzte Affe. Nimm das Geld aus deiner Hand und steck's mir in die Tasche. Ich beanspruch mein Platz hier jetzt als King. Ich hab Kanacken-Rap gemacht, da war Kanacken-Rap nicht in. Handschuhfach, liegt da deine Waffe etwa drin? Füll die Tasse jetzt mit Gin, ja, ich mache Raps mit Sinn. Tut mir leid, ihr seht halt lächerlich aus. Und habt der Krembora alte Texte geklaut. Digga, damals gab es noch kein Altifresse-TV. Und ich war schon in Kalk der Beste in Town. Ich fress dich auf, guck, ich bleibe auf dem Boden. Verfalle nicht in Trends, Bitch, was wollt ihr mir erzählen? Ihr wart alle meine Fans, shit. Weißt du, dass es immer noch kalt ist in der Branks? Und die Leute hier zahlen für dein Album keinen Cent. Heute ist halt ne andere Ära. War noch nie ein Mann ohne Fehler. Das ist nicht Hanna-Barbera oder Guantanamera. Im Rap bin ich der Vater von deinem Vater, sein Lehrer. Das ist Cologne, repräsente meine Stadt. Ey, ich hab deinen Idolen nur das Rappen beigebracht. Eure Jungs gehen Disco, aber schleppen keine ab. Komm, wir gehen nach draußen, ich mach Tekken 3, du sagst. Diese Neider kommen nicht klar auf den Lifestyle, den ich fahr. Denn ich scheiße auf den Staat, rufe Freiheit für Ratar. In dem Geschäft gibt es für mich keinerlei Gefahr. Scheiße, der Vertrag liegt leider beim Notar. Mein Hund furzt, es gibt einen Treibhauseffekt. Sowas hat man nicht mal auf dem letzten Scheiß entdeckt. So schlimm, dass dir fast der Kreislauf verreckt. Hunderte von Bars und ich bleib auf dem Track. Auf meinem Pfad hinterlass ich tote Toys. So wie es läuft, hilft dir auch kein rotes Kreuz. Schreibe einfach, was mir einfällt auf dem Zettel. Komm schneller aus der Box als Heidfeld oder Vettel. Halt, stopp, mein Album droppt. Kalk, Post, du Knallkopf. Und du wünschst dir wieder deinen alten Job. Bald wirst du Scharlatan, wieder Fahrrad fahren. Du musst noch sehr viel lernen, junger Padawan. Deine ganzen Fragen sind alles privater Kram. Du hast dich ganz gut geschlagen, bis dein Vater kam. Echo Fresh und ich bin der Titan in diesem Land. Wenn ich einmal rappe, bist du pleite wie Griechenland. Warum? Weil du in Kalk auch egal bleibst. Ich bin der Beste seit dem Allkauf real heißt. Yes, und ich kick schnell, hey Fresh ist im Blickfeld. Du bist der Blattverräter, der jetzt zu den Crips hält. Ein neuer Tag, ich rap und ich krieg Geld. Und bin mal gespannt, wer sich jetzt gegen mich stellt. Du machst auf Moslem, Jünger von Osama. Doch anstatt Shawarma isst du Schinken aus Parma. Ich hab die Wolverine Logan Frisur, aber du hast die Terry Hulk Hogan Frisur. Alter, rund um die Uhr wird der Shit gebankt. Du hast keine Relevanz mehr, 50 Cent. Änder deinen Plan, los, du Penner am Bahnhof. Ich bin John Gotti und du Sammy Gravano. Du bist reich, warum ist dein Handy verwahrlos? Mensch, du bist harmlos, ich kenn die Sopranos. Ich bin ein Bad Boy, so wie Will Smith. Ich decke auf deine Stimme mit deinem Filzstift. Ich bin ein Bad Boy, so wie Martin Lawrence. Kauft euch mein Shit, fick auf all die gratis Torrents. Erster Türke, Gott schenkt mir diese Gabe, frag rum. Ich bin eine Art Legende auf der Straße. Unterbewertet, ungerecht kritisiert. Werd verurteilt, als hätte ich das Grundgesetz ignoriert. Wenn du überhaupt von deutschen Rappern sprichst, musst du davon ausgehen, drei von vier der Leute rappt wie ich. Ungefähr ein Viertel rappt überhaupt deswegen Eck. Scheiß drauf, ich find sich drüber aufzuregen, wack. Guck die Welt, draußen ficken sie sich selbst. Ich bin älter, aber brauche immer noch das Geld. Sag Bescheid, wenn dir auch das Image nicht gefällt. Du hast recht, denn ich glaub, ich bin grad nicht ich selbst. Ich bin Pack, Big, Big L und Big Pan. Fuck, mir ist egal, ob ich sell oder nicht, man. GD, all CB, vor. Leute fragen, was hat dieser Freezy vor? Ich krieg ein Rohr, riesig. Boah, Jungs wie mich zieht man halt im TV vor. Ziemlich raw, wenn ich etwas bitte. Hip-Hop oder Gangster, ich hänge in der Mitte. Ihr könnt mich nicht ärgern, ich setze mich zur Wehr, man. Komme mit den Türken, Deutschen, Arabs und den Berbern. Und ich kann nicht mehr warten wie Mördern. Was denkst du, was mir einfällt, dich Arschkind zu fördern? Hasta la vista, ich trage den Kanister. Du weißt nicht, wer ich bin, frag deine Sister. Verschwende nicht meine kostbare Zeit. 300 Bars, eine Doktorarbeit. Seid ihr Fotzen bereit für den Boss in dem Scheiß? Gram Ranks reit best das Osmanische Reich. Denn ich bringe dieser Wichser um sie. Esse danach eine Pizza Fungi. Mein Gehirn ist ein Geldautomat. Hab den PT-Cruiser grad im Weltraum geparkt. Manchmal hab ich eine seltsame Art. Kann Hater verstehen, weil ich mich selbst auch nicht mag. Hi, ich bin's, immer noch der Kümmeltürke. Du hast recht, wenn du sagst, dass ich was dünner wirke. Mein Profil, ich bin die Realness. Kann nix dafür, dass du keinen richtigen Deal kriegst. Alles klar, ich bang dich, Faggot. Rest in peace, Randy Savage. Übers Handy manage ich Bookings und Anfragen. Pass auf, denn jetzt macht der Hood King ne Ansage. Ich bin ne coole Sau, du bist ne schwule Frau. Ich werd es schaffen, Baby, das weiß ich zu genau. Hater wollen's bloß nicht einsehen. Ihr wisst, dass meine Homes bereitstehen. Du rappst, doch ich rappte so mit 13. Noch ein Wort und du bist tot, wie MySpace. German Dream, ich bin so gesehen ein Traumboy. Männermodel für Cocaine Cowboys. Ich mach immer noch den Sound, auf den die Gangster stehen. Hänge im Café, auch an Independence Day. Bitch, du glaubst, du hast den Diss nicht verdient. Aber siehst du ihm, sagst du ihm, ich ficke ihm. Das ist Duke Nukem 3D Ego Shoot. Guck in meinem Arsch, wenn du mal dein Demo suchst. Keiner von euch kann tun, was mein Label tut. Ich seh das Blut und ficke auch das Regelbuch. Mach dir Beine und zähle meine Scheine. Ihr könnt reimen, aber Gründe euch zu featuren, seh ich keine. Ich bin tolerant, Frauen dürfen mit mir sprechen. Guck uns an, du denkst, diese Bauern dürfen nicht mehr rappen. Ich will kämpfen, doch die Konkurrenz will Teilchen springen. Was kann ich dafür, wenn alle außer mir nur Scheiße sind? Es hat keinen Sinn, ihr seid alle abgestürzt. Ich komm auf die Party so wie Kemal Atatürk. Und du Spaß stirbst, wenn ich eine Line drop. Bitch, du hast keinen Job, also mach mir einen Topf. Ich bin jetzt mal so wack wie Prodigy und rhyme Prodigy einfach auf Prodigy. Fly wie ein Luftballon, Duft aus Beton. 10 Jahre Rap und noch nicht aus der Hood rausgekommen. Scheiß drauf, ich mach Cash, guck auf den Don. Hab ich was verpasst, wann ist nochmal kaputt rausgekommen? Kein Problem, Mann, ich schicke meine Bande vor. Frag den Dog, ich bin mit dem Mikro in der Hand geboren. Ich bin angespornt und habe ein langes Rohr. Flüstert mir der Mann im Ohr, ein cooler Mann wie EK, Trickschuhe aus Schlangenleder. Ich gebe niemals auf, was ich tue, kann nicht jeder. Ich bleibe immer die Skandalnudel-Jungs, aber geh zum Rapper, teil ich einen Analrudelbums. Leck mich, Idiot, Michael Jackson ist tot. Meine 6 Homes haben die Backspin bedroht. Die Action geht los, du bist im Fick nicht wert. Will weiter schreiben, aber nein, der Stift ist leer. Ihr braucht echten deutschen Rap, doch den gibt's nicht mehr. Ich hab so viel Knowledge, als ob ich schon 70 wär. Alter, siehst du nicht, ich bin in alter Form aus diesem Text. Würden andere ein Album formen. Bin halt geboren, um MC zu sein. Also postet mal euren Echo-Lieblingsreim. Ich kam ins Game und war eigentlich viel zu klein. Jetzt ist Freezy Time, ich bin das Genie vom Rhein. Lass mich auf Beef nicht ein. Mit irgendwelchen Nullen, frage Sony. Fehlen da nicht irgendwelche Nullen? Shit muss raus aus dem Arsch. Ich hab's lautstark gesagt. Mein Album ist die Zukunft wie ein Bausparvertrag. Immer mehr Kids wollen, dass du dich verpisst. Bin der beste Rapper, der nicht Millionär ist. Ich mach dich fertig und scheiß auf dein Grab. Es ist einfach gesagt, doch rap mal 300 Bars.